antwortete und sprach: Wer mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, wer wird mich verraten? Des Menschen Sohn gehet zwar von ihm geschrieben steht. Doch wehe den Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu den Kerl.